Deine Batsu, die kann ich. Deine Batsu, die kann ich. Deine Batsu, die kann ich. Deine Batsu, die kann ich. Deine Pazzucani kiss du Pezzo. Su Dampala zu, Cengani Pazzu su. Deine Pazzu di Cani. Deine Pazzu di Cani. Deine Pazzu di Cani. Deine Pazzu di Cani. Tezze Pazzucani. Deine Pazzucani. Deine Pazzucani kiss du Pezzo. Deine Pazzucani kiss du Pezzo. Deine Pazzucani kiss du Pezzo.